B4b Abschnitt 1. Also, unsere Enkeltochter... Aber das brauchst du doch jetzt gar nicht zu erzählen. Sie ist in der Ausbildung zur Ärztin. Sie ist gerade in der Anästhesie und da hat sie uns einen Zettel mitgegeben. Am besten, ich gebe Ihnen den mal. Ja, klar. Narkose, ITN, TIVA plus PONFP und PDK. Sehen Sie, da hat Ihre Enkeltochter genau das aufgeschrieben, was ich Ihnen gerade erklärt habe. ITN ist die Abkürzung für Intubationsnarkose. Also die Narkose, bei der ich Ihnen den Tubus in die Luftröhre lege. Und das nennt man Intubation oder Intubieren. TIVA ist eine spezielle Form der Allgemeinanästhesie, die ich morgen bei Ihnen anwenden werde. Dabei bekommen Sie alle Medikamente, die zur Narkose notwendig sind, über die Vene verabreicht. Aber sie soll ja auch was gegen die Übelkeit bekommen. Ach ja, Herr Dr. May ist immer so schlecht, auch nach der letzten Operation. Das hat Ihre Enkeltochter auch schon verordnet. Ja, sie ist resolut. Spaß beiseite. Sie bekommen von mir zusätzlich Medikamente, die die Übelkeit und das Erbrechen unterdrücken. Und das nennt man auf Neudeutsch PONF-Prophylaxe. PONF ist die Abkürzung für Postoperative Nausea and Vomiting. Man versucht, der Übelkeit und dem Erbrechen nach der Operation durch spezielle Medikamente vorzubeugen, also Prophylaxe zu betreiben. Da hoffe ich, dass es diesmal nicht so schlimm wird. Naja, und PDK bedeutet Periduralkatheter, also der Schmerzkatheter, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ja, was unsere Enkeltochter aufgeschrieben hat. Sie ist eine sehr tüchtige junge Ärztin.